Wand über seinen Draht. Ich hätte dir zu einer Weile auf dem Rennstück, du lässt mir die Ruhe. Immer schustern, das ist nur ein Los, des Nachts, des Tags, komm nicht davon los. Aus meinem Schuss dann ein Ende macht. Am besten ich werde doch noch um dich, da gewinn ich noch was als vorhin für mich. Hörst du drauf, so sprich doch jetzt, hast mir's doch selbst in den Kopf gesetzt. So gut, ich merk, mach deine Schuhe, sing mir. Willst du einer dazu, hört heut ein schönes Lied, fehlt dazu ein Lied auf das Gerät. Bald hören die Sterne lieblichen Tanz, so Licht und Glas. Der verliert mir allen Respekt. Die Seele macht ihn nicht in Gescheit. Sind wir zur Taufe hierher gekommen. zur Hand und euren Arm, ruf mich und verliere und meine Gnade. Zeugen kein Nirbo betont und heut auf den Spruch er gesungen, gut, so mach ich den Burschen klein und erzähl, nie wieder David und nie wieder Schell. Steh auf, Gesell, und denk an den Streich und merkst dir dabei die Taufe zugleich. Und keiner steht, wer weiß, ob sich deiner Mutter verdient, dass die Weise darf, der Alte zu lieben, die ein Jahr geht. 听众朋友，刚才您欣赏的是德国作曲家瓦格纳的歌剧《纽伦堡的民歌手》第三幕录音，稍后请您继续欣赏。 北京人民广播电台有线古典音乐广播，有线调频98.6兆赫。 感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 听众朋友，这里是北京音乐广播古典音乐有限频道调频98.6兆赫的歌舞剧场节目。在接下来的时间中，请朋友们继续欣赏由里德布什、希尔特、索斯、考克斯、伯德等演唱，拜洛伊特节庆剧院乐团合唱团演唱演奏，瓦尔维所指挥的德国作曲家瓦格纳的歌剧《纽伦堡的民歌手》第三幕录音。 Thank you.

上车去，你再回去，把他给摔死。 Danke, Schuster, dass er mich hier

Es werd ich gut, lag dir am Sachs drum üben Mut. Thank you. Deutscher Mann.